das Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Hallo und herzlich willkommen zum Widerhall auf Radio Korax auf der 95,9. Für euch heute im Studio sind Felix und Vito. Ich bin ganz spontan auch noch dabei. Ich bin noch schnell nach Hause gefahren, habe meine Platten eingepackt und bin wieder hierher gekommen. Ich habe so vor einer halben Stunde entschieden, dass ich auch Teil dieses schönen Widerhalls sein will. Und deswegen haben wir heute ziemlich geile Musik von Platte für euch mit dabei. Ja, ich weiß nicht, ob sie so geil ist. Ich habe mir nicht so viel Gedanken machen können. Musste schnell gehen. Ansonsten haben wir für euch heute natürlich ein buntes Programm mit dabei. Um 17.25 Uhr kommen so wie immer die Veranstaltungshinweise für Halle und Umgebung. Außerdem hat unser Schwesterradio Radio Dreigland hat uns heute Morgen dazu eine Meldung erreicht, dass vor dem Bundesverfassungsgericht bezüglich der Hausdurchsuchung bei Radio Dreigland vor einigen Jahren gewonnen wurde. Außerdem ist heute auch der Weltmännertag. Dazu nehmen wir uns zum Anlass, über Männlichkeit im Widerhall zu sprechen. Und zum Abschluss haben wir mit Ralf Buchterkirchen zum Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung gesprochen. Das ist ja immer mehr ein Thema, gerade bei jungen Leuten. Das Interesse an der Kriegsdienstverweigerung steigt ja wieder aufgrund der letzten Entwicklung. Jetzt fangen wir aber erstmal mit Musik für euch an. Ich würde anfangen mit der Musik, wenn es okay ist. Wir hören My Life von Erykah Badu. I was standing Repräsentative Umfragen haben ergeben, 95,9% der Hallenser Krähenpopulation empfehlen Radio Korax. Am 17.01.2023 kam es ja zu einer Hausdurchsuchung bei unserem Schwester Radio Dreieckland in Freiburg sowie bei zwei Mitarbeitenden. Die haben dann Beschwerde eingereicht und haben bisher gegen die Karlsruher Staatsanwaltschaft auch auf mehreren Ebenen Recht gesprochen bekommen. Dann ist es aber jetzt vors Bundesverfassungsgericht gegangen. Heute Morgen ereilte uns eine Meldung, das Bundesverfassungsgericht habe entschieden, dass die Hausdurchsuchung bei einem Redakteur von Radio Dreieckland nicht mit der Pressefreiheit vereinbar wäre. Auch Privaträume unterlegen diesem Schutz, wenn dort Redaktionsmaterial aufbewahrt würde. Und ein tragfähiger Anfangsverdacht, der die Hausdurchsuchung gerechtfertigt hätte, habe nie existiert. Nochmal zur Erinnerung, dabei ging es um eine kurze Meldung zum Verbot von links unten in die Media. Dort hatte der Redakteur von Radio Dreieckland einen Link zum Archiv unter den Beitrag gesetzt. Dies ist eine Entscheidung, die den Schutz von Redaktionen vor dem Zugriff durch Polizei und Staatsanwaltschaft stärkt. Mehr dazu hören wir in einem aktuellen Aufsager. Die Wohnungsdurchsuchung von Radio Dreieckland-Redakteur Fabian verstieß gegen die Rundfunkfreiheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht am 3. November auf eine Verfassungsbeschwerde hin entschieden, die der Redakteur zusammen mit der Rechtsanwältin Angela Formaniak und der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Jahr 2023 erhoben hatte. Diese Entscheidung stärkt den Schutz von Rundfunkredaktionen vor dem Zugriff von Polizei und Staatsanwaltschaft und ist eine erneute Niederlage für die Karlsruher Staatsanwaltschaft, die zwei Wohnungsdurchsuchungen und die Durchsuchung der Redaktionsräume von Radio Dreieckland angeordnet hatte. Wegen des Setzen eines Links sei die Privatsphäre und das Redaktionsgeheimnis mit Füßen getreten worden, sagt Fabian, Beschwerdeführer und Redakteur bei Radio Dreieckland. Er hoffe, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu beiträgt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft weniger leichtfertig mit Grundrechten umgehen. Die Polizei hatte im Jahr 2023 die Wohnung des Journalisten, die Wohnung eines Geschäftsführers und die Redaktionsräume von Radio Dreieckland durchsucht und mehrere Laptops und Speichermedien beschlagnahmt. Sie stützte diese Maßnahme auf eine Meldung des Radios zum Verbot von linksunten.inimedia. Der damalige Bericht verlinkte auf die Archivseite der bereits 2017 vom Bundesministerium des Inneren verbotenen Internetplattform. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte im Bericht und dem gesetzten Link die strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung gesehen. Der vom Amtsgericht Karlsruhe erlassene Durchsuchungsbeschluss wurde damals vom Oberlandesgericht Stuttgart bestätigt. Die sich dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde war nun erfolgreich. Bereits am 6. Juni 2024 hatte das Landgericht Karlsruhe den Redakteur Fabian vom Vorwurf der Unterstützung einer verbotenen Vereinigung freigesprochen. Die Meldung und die Verlinkung stelle keine Unterstützung für die Weiterbetätigung der verbotenen Vereinigung dar. Ein kritischer Journalist müsse Verbote kritisieren dürfen, hatte der Vorsitzende Richter damals erklärt. Ein erneutes Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Betreiberinnen der Archivseite von linksunten.inimedia war derweil im Mai 2025 eingestellt worden. Radio Dreieckland begrüßt die Gerichtsurteile sehr, fordert zugleich aber weiterhin politische und personelle Konsequenzen aus dem verfassungswidrigen Kampf der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen die Grundrechte und hofft, dass Polizei und Staatsanwaltschaften nun endlich daran denken, dass die Pressefreiheit auch für kritische freie Radios gilt. Das also bisher zu den freudigen Ereignissen im Falle der Hausdurchsuchungen beim Redakteur Fabian von unserem Schwesterradio Radio Dreieckland. Das Bundesverfassungsgericht entschied sich nun kürzlich für Fabian und stärkt damit den Schutz von Redaktionen vor dem Zugriff durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Mehr zu den Ereignissen und ihren Bedeutungen für andere freie Radios und für die Pressefreiheit in Deutschland werden wir morgen im Morgenmagazin thematisieren, um 8:30. Und wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik, bevor wir zum nächsten Beitrag kommen. Wir hören jetzt zurück in dem Spiel drin von Audio und Jessen von dem Album Back in Game Volume 1 aus dem Jahr 2022. Ich und mein Bruder, das doppelte Gottchen. Tritt Rappern in die Schwänze und trage sie als Socken. Fans fragen mich, haben sie Gewicht verloren? Ja, kann keine Pizza essen seit dem dummen Pizzasong. Danke, es sind die zwei von der Tanke. Komm in deine Wohnung mit der Sunny-Färbung-Bande. Nehm mir ein Getränk, wo sind meine 50 Cent? AGBs sind AGBs und der Boden überschwemmt. Schande, Service wüsste dein Leben. Mein Leben ein Segen, würge mich vom Spiegel, will mich fühlen wie Lars Eidinger. Verlasse kurz die Welt, so wie ein gottverdammter Heiliger. Die Leute sagen, ich sei der deutsche Phil Collins, doch das stimmt nicht. Ich bin George Costanza, ihr Trottel. Zeig mir die Mona Lisa und ich zeig dir ein paar Fehler. Komm rein, das kann doch wirklich jeder. Wir sind zurück in dem Spiel, in dem Spiel, in dem Spiel, in dem Spiel. Euch Bastarden, was ihr wollt. Schon wieder eine Platte voll. Klingt wie hingeschissen, denn wir beide kacken Gold. Ist so einfach, weiß nicht, ob wir's einfach lassen sollen. Wir sind zurück in dem Spiel drin. Gucken euch zu beim Verlieren. Back in Game Volume 1. Sind nicht 100% zufrieden, doch es reicht, reicht, reicht, reicht. Für euch Pisser locker. Call me Mr. Lover, Lover. Rapmüll, wie ich Bock hab. Seid normaler Samt, nicht mehr so auf Text geschissen. Aber schaff es heute besser, altes Savage bloß zu switchen. Was ist gelb, hat deinen Namen, kann ich schwimmen. Wenn du fällst, bin ich da und mach einen Witz. Zeig mir deine Eltern und ich zeig dir ein paar Fehler. Das kann doch wirklich jeder. Wir sind zurück in dem Spiel. In dem Spiel, in dem Spiel. Wir sind zurück in dem Spiel. Radio Korax 95,9. Tasche ist deine Schreckschusswaffe, ne Pulle Schnaps, ein wenig Tabak und die Wrestling-Maske. Ich überfalle dein Lokal mit dem Ganoven F, denn wir sind Gauner und haben nicht mal vor uns selbst Respekt. Wir pumpen eine Klassiker-CD, haben massig einen Tee und verprassen das Budget. Schau, die Haut auf meinem Schienbein ist vom Stacheldraht geprägt. Klapp die Liegestühle aus, um den Klassenkampf zu sehen, bis um 10. Wird hier die Nacht zu Tag gemacht, was ich mache in der Nacht, liest du im Hamburger Abendblatt. Wir tanzen auf dem Kneipentisch den Boogie und berechnen wir Dynamik mit der Gleichung von Bernoulli. Ich klaue Sektflaschen in Shots und Hotellatschen. Mir reichen Kugeln und paar Hütchen, will ich Geld machen. Ule, Pushkin, Rose und nix weiter. Wir sind Nummer 1, denn an unserer Stelle steht kein Zweiter. Alle meine Jungs klauen Sekt und nehmen dir bei Gelegenheit deine Würde weg. Wir genießen unser Leben ohne Geld im Portemonnaie. Denn willst du etwas haben, Brudi, musst du es dir nehmen. Alle meine Jungs klauen Sekt und nehmen dir bei Gelegenheit deine Würde weg. Wir genießen unser Leben ohne Geld im Portemonnaie. Denn willst du etwas haben, Brudi, musst du es dir nehmen. In meiner Westentasche ist eine Schreckschusswaffe, eine Pulle Sekt, ein wenig Gaffer und eine Teflonpfanne. Aus dem Leben eines Taugenichts, ich bin im Rausch und grinse, wenn dein Daumen bricht. Meine Gang stürmt dein Eigenheim und du rennst. Alle meine Freunde warnen's, wenn deine Karre brennt. Ganoven und Gauner, wir sind Polizei bekannt. Legst du dich mit uns an, folgt der Briefbombenversand. Ich hatte kein Gewissen und ich stürmte deine Bude. Ich war Schlösser knacken und du hocktest in der Schule. Brenne Deutschlandflaggen ab und zerlege ein paar Ziften und pflücke meiner Muse Rosen, Löwenzahn und Wicken. Ich bin ein Ganove und hänge mit Räubern ab. Wir stehen unter einem Generaltatverdacht. Und du fragst mich, was ich jeden Abend mach. Ich jage Heten und schlag zu mit deinem Fahnenmast. Alle meine Jungs klauen Sekt und nehmen dir bei Gelegenheit deine Würde weg. Wir genießen unser Leben ohne Geld im Portemonnaie. Denn willst du etwas haben, Brudi, musst du es dir nehmen. Alle meine Jungs klauen Sekt und nehmen dir bei Gelegenheit deine Würde weg. Wir genießen unser Leben ohne Geld im Portemonnaie. Denn willst du etwas haben, Brudi, musst du es dir nehmen. Das war Ulle Puschkin-Rose mit Sektklau. Sektklau von dem Album Tresenmanifest aus, glaube ich, dem Jahr 2021. Ja, das müsste 2021 gewesen sein, glaube ich auch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, steht, ich wollte es gerade nochmal nachschauen für euch, aber es steht tatsächlich nicht auf der Platte drauf. Aber geil, dass du das auf Platte hast. Ich habe das Album noch nie auf Platte gesehen. Ich habe es auch gerade gar nicht, ich habe das Cover gerade gar nicht erkannt. Ja, wir bleiben auch bei hallischer Hip-Hop-Musik und gehen jetzt zu Niki Samt, zu dem Album In Full Effect. Das ist erschienen 2022 bei dem schönen Label Stylerberg. Die haben auch hier bei Radio Korax jeden einmal im Monat samstags irgendwann, glaube ich, eine Sendung. Des Jeux de Funk kann man sich auch immer schön mal reinziehen. Sehr zu empfehlen. Sehr gut empfehlen. Produzierte Sendung. Ist wirklich sehr gut produzierte Sendung. Zu Niki Samt kann man sagen, mit dem, also bei dem kommt auch nächstes Jahr irgendwann nochmal eine schöne Vinyl raus. Hab ich vom Hörensagen gehört. Es steht noch kein Name und die Platte ist auch noch nicht in Auftrag gegeben, aber es soll was kommen. Genau, jetzt hören wir aber erstmal von dem Album In Full Effect die Hitsingle. Die habe ich mir erst vor 2 Tagen geholt, dieses Album. Geil. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das auf Platte höre. Viel Spaß. Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. Das war Things Are Getting Better von Nerd, von der Band, von der alten Band von Pharrell Williams. Wir sind im Widerhall immer noch auf Radio Korax auf der 95,9 und es ist 17.25 Uhr. Das heißt, wir haben Veranstaltungshinweise für euch, für Halle und die Umgebung. Morgen, am Donnerstag, den 25. November, hebt das Theater Eisleben die Premiere der neuen Familienspielproduktion. Was rappelt in der Kiste? Unter der Regie von Kai O. Schubert an. Die Aufführung richtet sich an Kinder ab 3 Jahren und deren Familien und lädt zum Mitmachen, Staunen und Mitfühlen ein. In der Geschichte entdeckt die 9-jährige Pia ein Paket, das ihr von dem Postboten gebracht wurde. Dass sie von einem Postboten gebracht wurde. Voller Vorfreude beginnt sie gemeinsam mit Kindern im Publikum zu rätseln, was wohl dahinter sein könnte. Plötzlich beginnt es in der Kiste zu rappeln und eine sprechende Box offenbart. Hier wohnt Bo, ein kleiner Freund, dessen Kiste eigentlich ein Musikraumschiff ist. Gemeinsam mit Pia und den jungen ZuschauerInnen und Zuschauern macht sich Bo auf die Suche nach dem Lied, das ihn an ein Ziel führt. Auf dem Weg begegnen sie Piraten, Dinosauriern und Einhörnern. Einfache Lieder laden die Kleinsten auf eine Fantasiereise ein. Morgen um 9.30 Uhr im Theater Eisleben. Wir bleiben auch beim Spielen. Wir wechseln jetzt aber mal radikal die Altersgruppe. Spielen gibt es nämlich auch morgen, aber dieses Mal für Erwachsene. Spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys im Rahmen der Ausstellung Spiel weiter, Hallische Spielstadtgeschichten lädt das Stadtmuseum Halle zum Vortrag mit Charlotte Bast und Charlotte Schachtschneider ein, den beiden BetreiberInnen des Consent Sexshops in Halle. Sexspielzeuge sind heute so vielfältig und weit verbreitet wie nie zuvor. Die Auswahl reicht von einfachen Formen bis hin zu technisch und ästhetisch ausgefallenen Designs. Sie beeinflussen nicht nur Lust und Intimität, sondern sind auch eng mit Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und Emanzipation verbunden. Ihre Geschichte beginnt jedoch weit vor der sexuellen Revolution der 1960er Jahre und reicht bis in die Antike zurück. In Halle spiegelt der Consent Sex Shop diese Entwicklung wider, indem er als zeitgemäßer Ort Vielfalt, Informationen und Beratung in den Mittelpunkt stellt. Der Vortrag findet im historischen Hörsaal von Aufklärer Christian Wolf statt, der schon im 18. Jahrhundert über Lust, Zeugung und Selbstbefriedigung referierte. Dies belegen Mitschriften von Studenten, die seine Vorlesungen zur Zeugungslehre besuchten. Den Bogen in die Vergangenheit schlägt Elke Arnold vom Stadtmuseum Halle. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und beginnt um 18 Uhr. Morgen spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Das Netzwerk Musikveranstalten der Halle lädt kommendes Wochenende zu Vorträgen, praxisnahen Workshops und vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten, Themen zum Nachtentfalter-Symposium ein. Musikveranstaltungen, Nachtkultur, Veranstaltungsmagnet, Finanzierung, Recht und Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Darüber hinaus bietet das Symposium Raum für praktische Erfahrungen und Austausch. Natürlich eine Aftershow-Party und Jam-Session. Und die Community auch außerhalb der Workshops zu vernetzen und die Möglichkeiten, Initiativen, Vereine, Projekte vorzustellen, um die Szene zu stärken und Kooperationen anzustoßen. Das Ganze ist Freitag und Samstag im Lichthaus Halle in der Dreihauptstraße 3 zu erleben. Mehr Infos und das Programm findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Musikveranstalten der Halle und bald auch unter musikhalle.de. Ja, also ich gehe auf jeden Fall am Freitag zu dem Nachtentfalter-Symposium. Das beginnt da ab 16.30 Uhr, meines Wissens nach. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Vielleicht nehmen wir dann ja auch die eine oder andere Sache auf. Dann könnt ihr ja auch was hier bei Radio Korax nachhören. Generell könnt ihr immer in den Korax-Veranstaltungskalender auf radiokorax.de schauen. Und ja, das waren die Veranstaltungshinweise für Halle und Umgebung. Wir machen jetzt weiter mit noch ein bisschen mehr Mucke. Mit Samantha Fox, aufgenommen im Battery Studio in London und herausgekommen 1986, hören wir jetzt Touch Me von dem Album Touch Me. Habe ich vor ein paar Tagen auf dem Flohmarkt ergattert. Für 5 Euro. Sonderpreis steht oben drauf. Touch me. This is the night. Touch me. Radio Korax 95,9. Das war Portishead mit Numb. Und jetzt hören wir was von Fleetwood Mac, und zwar... Oh well. Na, wie findest du das Cover? Ich finde das Cover ziemlich cool. Man sieht so, da sitzt so Fleetwood Mac, als sie noch vereint waren, auf so einem Dach irgendwo. Die sehen aus wie, wie man sich so Hippies aus den 60ern und 70ern ja, vorstellt. Ja, komplett alle, so lange Haare. Alle fünf mit langen Haaren. Also einer hat auch alle so eine lange geile Haare, alle lange braune Haare aus, einer der... Blonde Haare, der fällt auch ein bisschen raus, der ist der Einzige, der nichts Schwarzes anhat. Ja, ich glaube, der war wahrscheinlich so ein bisschen der Außenseiter in der Band. Ja. Aber das ist auch lustig, weil die Rückseite hat doch genau dasselbe Cover. Da haben die sich nicht so viel Mühe gegeben. Nee. Also genug gemutmaßt, wir hören jetzt Oh Well, Part 1 von Fleetwood Mac. We'll be right back. can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Das war Fleetwood Mac mit Oh Well Part 1, live hier aus dem Studio aus Halle von Radio Korax auf der 95,9. Vor einigen Wochen, genauer gesagt am 7. November, jährte sich die Gründung des Kanstein Bibelzentrum Halle zum 30. Mal. Im Kanstein Bibelzentrum wird umfassende und vielfältige Bibelbildung vermittelt. Es ist die Arbeits- und Geschäftsstelle des Mitteldeutschen Bibelwerkes und Träger ist die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Einst war das Gebäude und die Stätte ein Bibelwerk aus dem Jahr 1710, wurde dann geschlossen und genau vor 30 Jahren wieder eröffnet. Jan aus der tagesaktuellen Redaktion war dort bei der 30-jährigen Feier, bei den 30 Jahren Feierlichkeiten und hat mit dem jetzigen Leiter und Pfarrer Sven Hansson gesprochen. Ich bin jetzt hier in Fränkische Stiftung. Heute ist der 30. Geburtstag des Kanstein Bibelzentrums von mir, Pfarrer Sven Hansson. Nun ist das nicht gerade alltägliches Thema bei uns bei Radio Korax. Sven, kannst du mir bitte mal erklären, was das Kanstein Bibelzentrum meint, was das ist? Ganz kurz, wir wollen Bibel und Leben zusammenbringen. Also alles das, was uns interessiert in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben, da wollen wir schauen, was kann uns eigentlich da die Bibel an Weisheit, an Erfahrung mitgeben? Auch auf unserer Suche nach Sinn, nach Gott, nach Glauben, nach Verbindlichkeit, nach Liebe, nach Freundschaft. Und da schauen wir einfach, was kann die Bibel dazu sagen mit ihrer jahrtausendealten Erfahrung? Ja, also Texte altorientalisch bis mittelantik, ne, könnte man sagen. Das ist so die Spannbreite der Bibel, der Texte. Und wie läuft das? Wie erfolgreich ist das deiner Meinung nach? Es ist mühsam. Das wusste ich aber von Anfang an. Auch als Pfarrer, die Arbeit ist oft mühsam. Aber es lohnt sich immer dann, wenn man es schafft, ins Gespräch zu kommen. Dann ist es eine schöne und lohnende Arbeit, dieser Austausch, der ja niemals nur bei der Bibel bleibt, sondern eigentlich immer über die Bibel weit hinausgeht in alles das, was uns interessiert am Leben. Ich meine, unsere Hörer wahrscheinlich weniger religiös interessiert, vielleicht kulturhistorisch und dergleichen. Also was für einen kulturpädagogischen und kulturhistorischen Wert, meinst du, hat das für Leute von außen stehend, also die keine Ahnung haben von Bibel, von der langen Geschichte, Tradition, die das Ganze mit diesem Land hier hat und den Leuten, die hier gewohnt haben? Naja, es gibt verschiedene Ebenen. Zum einen natürlich die Frage der Schrift überhaupt generell. Seit wann gibt es die Schrift? Was haben eigentlich die alten Ägypter mit der Bibel zu tun? Ne? Oder was haben die altbabylonischen Mythen mit der Bibel zu tun? Oder generell auch mit der Geschichte der Menschheit? Ne? Und das andere sind natürlich dann Fragen auch der Entstehung überhaupt von Schriften, von Schriftrollen und Büchern. Und dann bis hin zur Frage von Buchdruck, der Verbreitung von Büchern, was ja kulturell eine riesige Errungenschaft ist. Also erstmal Schrift, dann die Vervielfältigung von Schriften, die Entstehung und Verbreitung von Büchern. Das ist alles für uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Und da spielt natürlich die Geschichte der Bibel eine ganz entscheidende Rolle, weil zu früherer Zeit gab es eben nicht sehr viele Bücher, aber es gab halt eine Bibel. Die Leute konnten daran lesen lernen, überhaupt erstmal sozusagen mündig werden, sozusagen textlich mündig werden. Also wer angefangen hat, die Bibel zu lesen, konnte auch was anderes lesen, so in Richtung. Das war ja dann das Anliegen der Reformation, dass wir als mündige Menschen und Christinnen und Christen selber in der Bibel lesen können, die Bibel selber auch verstehen können und im Austausch darüber sind. Und das hat sich dann fortgesetzt im Werk des Pietismus hier in Halle und natürlich auch in der Kantsteinischen Bibelanstalt, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bibeln möglichst billig zu drucken. Und letztendlich geht es ja schon darum, auch, es ist ein soziales Anliegen, nämlich für jeden, für jedes Gehalt, für jeden Menschen aus jedem Milieu es zu ermöglichen, dass er sich eine Bibel kaufen kann. Das war ein zutiefst soziales Anliegen. Zu damaligen Zeiten, es war 1710, aber gewiss auch eine Alphabetisierung in die Gänge zu setzen, das gehört damit dazu, ne? Natürlich, die Bibel kann ich nur verstehen, indem ich sie erstmal lese. Und das heißt, ich muss erstmal lesen lernen. Und das war ein wichtiges Grundanliegen der Reformation erstmal. Und das ist dann weitergeführt worden eben auch durch August Hermann Franke mit seinem Waisenhaus, in dem er benachteiligten Kindern ermöglicht hat, eine Bildung, also lesen lernen, rechnen lernen, eigenständig zu sein und damit das Handwerkszeug zu haben für ein selbstbestimmtes Leben. Ich meine, natürlich im Rahmen der damaligen Zeiten, wie die damaligen pädagogischen Verhältnisse halt waren. So muss man dazu sagen, wenn die Leute hier kommen, ja Franke, was der damals gemacht hat. Bitte schön, das war 17. Jahrhundert, Anfang 18. Die Sitten waren halt damals so, wie sie waren. Sie waren nicht schön, aber sie waren so. Jetzt nochmal, du hast so vom alten Ägypten gesprochen und so weiter. Das Alte Testament, die Bibel war so eine Art kultureller Staubsauger sozusagen seiner Umgebung. Könnte man das so sagen? Da sind so viele Einflüsse drin. Was wir in der Bibel lesen, hat eine lange, lange Vorgeschichte verschiedener Hochkulturen. Ob das die Assyrer sind oder die Babylonier oder die Ägypter, die Perser. All diese großen Kulturen haben ihre Spuren in der Bibel hinterlassen. Diese großen Kulturen haben große Bauten gehabt. Aber das Judentum hat eben keine großen Bauten gehabt, aber sie haben eine Bibel gehabt, eine Sammlung biblischer Schriften. Und das ist eigentlich die bleibende, die große kulturelle Errungenschaft, ein Buch mit verbindlichen Schriften und Texten und das überliefert über Tausende von Jahren. Das ist eine ideelle Errungenschaft, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Klar, wir reden auch über die Pyramiden und die großen Kunstschätze, aber am Ende geht es ja auch und vor allem um den ideellen Wert, ja, der Suche des Menschen nach einem Zusammenhang. Zusammenleben, nach Sinn im Leben, der Suche des Menschen nach Ewigkeit, nach etwas, was über unseren Horizont hinausgeht. Und da spielt die Bibel, die hebräische Bibel oder dann auch die gesamte Bibel mit Alten und Neuen Testament eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das Kantsteinische Bibelzentrum ist eben verpflichtet, diesen Horizont zu weiten, sozusagen auf Basis der Bibel und der gesamten Tradition und Überlieferung, die damit im Zusammenhang steht, also die faktisch fast die ganze alte Welt, die wir kennen, außer vielleicht China und Indien. Indien weiß man nicht so genau, aber China noch mit umfasst gewissermaßen. Wir haben auch in unserem Programm einen Vergleich zwischen Buddha und Jesus, weil es gibt da viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Figuren oder Menschen. Von daher ist unser Blick also tatsächlich auch, geht über die Grenzen der Buchreligion hinaus, auch eben hin in fernöstliche Religionen. Und von daher haben wir schon auch einen weltumspannenden Ansatz. Zumal über Persien sozusagen das damalige Palästina oder Judäa faktisch mit Indien verbunden war. Es gab ja Handelsbeziehungen und dergleichen. Auch mit dem alten China dergleichen, richtig? Ich glaube, jetzt wird unser Gespräch doch ziemlich fachlich. Also, naja, nur mal für unsere Hörer, weil da werden sie anspringen, schätze ich mal. Ja, zum Beispiel das Nardenöl, mit dem Jesus gesalbt wird. Die Narde ist ein Baldriangewächs und das wächst nur im Himalaya. Das heißt, man musste diese Pflanze über tausende Kilometer erst in den Nahen Osten transportieren. Deswegen war das Nardenöl auch so teuer. Aber es wächst eben nicht im Heiligen Land, nicht in Palästina, sondern es wächst im Himalaya. Und das ist ein Beispiel dafür, dass auch damals die Welt schon wesentlich globalisierter war, als wir das heute vielleicht denken. Gut, das ist jetzt der schöne Abschluss, denke ich mal. Dabei können wir es belassen. Den Rest macht die Fantasie. Vielleicht können die Leute dann ja auftauchen und mal fragen, wie dann die kulturellen Verhältnisse, geistigen Verhältnisse und das Wissen, die Selbsterfahrung eigentlich innerhalb der religiösen Schriften, also schon ein Vorgriff,

Wir hörten Stimmen von Fikri Anil Altintosh, Daniel Holtermann und Kim Poster. Menschen, die sich mit Männlichkeit beschäftigen, anlässlich des heutigen Männertages. Nächste Woche Dienstag ist der 25. November, der internationale Tag gegen geschlechterspezifische Gewalt. Entschuldigung. Auch da wollen wir in unserem Morgenmagazin mit Männlichkeit und feministischen Perspektiven beschäftigen. Also bleibt gespannt und haltet die Ohren offen, ob es in eurer Stadt eine Veranstaltung bezüglich dieses Tages gibt. Wir machen weiter mit noch ein bisschen Musik, bevor wir thematisch ins Thema Kriegsdienstverweigerung einsteigen. Wir hören von PLH Marvin. Hey Boy, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in die Kneipe und du warst an der Bar. Mit deinem schönen braunen lockigen Haar standst du da. Oh Boy, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Marvin heißt. Zwei, drei gesagt, dass du mich magst, hast dich gemeldet jeden Tag. Doch am Ende warst du für mich die Welt, warst für mich da, wenn schwierig war. Ich kam nicht klar, lag in dein Arm und alles war so egal. Für dich würde ich sterben, Marvin. Kamst du darauf komplett gar nicht klar? 100 Calls und nur Geschrei auf der Mailbox, hey, geht's noch? Oh Boy, als ich dann zu dir kam, gab's lauten Streit. Am nächsten Morgen tat's dir dann leid. Das war das letzte Mal, danach stellst du mich vor die Wahl. Und irgendwas gibt es, was mich bei dir hält. Sagst, meine Freunde sind kein Umgang für mich. In meinem Leben gibt's nur einen Platz für dich. Du bist wie alle anderen Marvin. Ich dachte schon, ich kann dir echt vertrauen. Du bist wie alle anderen Marvin. Doch kurz danach hast du dann zugehört. Rote Farbe läuft grad deine Nase herunter. Ich hab dich damals bewundert, doch du machst mich eigentlich seit Jahren nur runter. Ich geb'n Fick auf dich, du mieses Schwein, denn mittlerweile weiß ich, das kann keine Liebe sein. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich halte es nicht mehr aus. Du sagst, du liebst mich, danach hast du wieder zugehauen. Doch jetzt komm ich nach jahrelang Kopfick, hab Jahre trainiert, damit du endlich knock gehst. Unter Kontrolle, er Tag ein, Tag aus, hat Turn, du hast keinen Respekt vor Frauen, huh? Jetzt gibt es kein Erbarmen, tätowier dir meinen Namen mitten in die Fresse, Darling. Du bist das allerletzte Marvin. war Marvin von PLH, von dem Album PLH, welches im August erschienen ist. Ja, hast du, was ist denn dein Bezug zu PLH? Ja, ich höre die Musik schon seit ein paar Jahren und ich finde die Entwicklung auf jeden Fall ganz nett. Also früher war es Boom Bap, das war auch voll mein Ding, und jetzt ist es ein bisschen trappiger, ein bisschen mehr auf die Fresse, das ist auch voll mein Ding. Und an alle, die es noch nicht gehört haben, die können gerne noch mein Interview nachhören. Ich habe nämlich mit PLH im Sommer ein Interview geführt. Das ist nachzuhören auf freie-radio.net oder auf der Webseite von Radio Korax. Wir machen jetzt noch musikalisch weiter, und zwar in eine komplett andere Richtung. Wir hören jetzt You Make Love and Fun von Fleetwood Mac. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. You and her for the money, so hard for the honey. Das war Donna Summers mit ihrem Titeltrack von ihrer LP She Works Hard for the Money. Ihr hört immer noch den Widerhall auf Radio Korax auf der 95,9. Mit den größten Hits der 80er, ja, also 90er, 2000er, 2010er, 2020er, 2030er, 2040er und noch ganz weit in die Zukunft. Ja, wir hatten ja gerade sogar was aus den 70ern dabei. Vor wenigen Tagen gab der Verteidigungsminister Boris Pistorius bekannt, dass die Fraktionen von Union und SPD sich auf ein neues Wehrdienstgesetz geeinigt haben. Das heißt, ein neuer Wehrdienst kommt. Damit soll sowohl die aktive Bundeswehrtruppe als auch die sogenannte Reserve Verstärkung bekommen. Konkret bedeutet das für alle Jugendlichen in Deutschland, die im nächsten Jahr 18 werden, also 2008 geboren wurden, dass sie Post bekommen werden. Ein Fragebogen, der ihre Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften prüfen soll. Diesen Fragebogen müssen alle männlichen Jugendlichen ausfüllen. Alle weiblichen Jugendlichen ist die Beantwortung freigestellt. Ab Juli 2027 soll es dann auch mit der Musterung wieder losgehen. Das heißt, sofern es genügend Kapazitäten zur Musterung gibt, werden alle 18-jährigen jungen Männer einer ärztlichen Eignungsprüfung unterzogen. Über das neue Wehrdienstgesetz sprach Radio Korax am Montag mit Ralf Buchzerkirchen. Ralf ist Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft und hält derzeit etliche Vorträge und Workshops zu dem Thema Wehrpflicht und Kriegsdienstverweigerung. Als erstes wollten wir wissen, was sagt er zum Gesetz? Entspricht die Ausarbeitung seinen Erwartungen oder hat ihn irgendwas überrascht? Ja, das ist ungefähr das, was man zu erwarten war. Also, dass eine allgemeine Musterung kommt, das hat ja Pistorius relativ schnell klar gemacht, dass er das möchte. Das Militär möchte das auch. Dass jetzt noch keine Regelung gibt, ob dann die Wehrpflicht allgemein kommt, da hätte ich erwartet, dass da schon klare Sachen kommen, aber da konnte man sich offensichtlich nicht einigen. Insofern ist alles im Rahmen dessen, was zu erwarten war. Die Formulierung lautet ja Wehrdienst und nicht Wehrpflicht, beziehungsweise ist die Rede von einer Bedarfswehrpflicht. Wenn sich also nicht genügend Personen freiwillig zum Wehrdienst melden, werden Menschen voraussichtlich im Losverfahren eingezogen. Man zieht also zufällig den Kürzeren und wird zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Inwiefern kann also schon jetzt ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung wichtig sein? Ja gut, also wir wissen ja noch nicht genau, welches Verfahren am Ende kommen wird. Das ist ja jetzt im Augenblick noch nicht entschieden. Da wird es, denke ich mal, auch noch viele Debatten geben. Aber unabhängig davon ist es zumindest für die, die ab Jahrgang 2008 sind, auf jeden Fall sinnvoll zu verweigern, weil die sowieso in der Wehrabfassung der Bundeswehr stehen, weil alle die ganzen Jahrgänge ab 2008 ja komplett gemustert werden sollen. So ein Bund ist für sie sich auf jeden Fall, über eine Verweigerung nachzudenken. Das Gleiche gilt für die Reservistinnen und Reservisten, weil sie ja schon beim Bund waren und in den entsprechenden Akten sind, sodass die Bundeswehr auch keine weiteren Daten erhält. Aber für sie ist konkret die Gefahr da, dass sie eingezogen werden könnten. Bei allen anderen müsste man individuell sich überlegen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Es gibt ja diese Seite von der Friedensgesellschaft verweigern.info. Da gibt es einen praktischen Leitfaden, dem man folgen kann, wenn man den Kriegsdienst verweigern möchte oder darüber nachdenkt, den Kriegsdienst zu verweigern. Wie läuft das genau ab? Kannst du uns da kurz mal durchführen, was man da zu tun hat? Wenn man den Kriegsdienst verweigern möchte und sich dazu entscheidet, ist es notwendig, zum einen einen Antrag zu stellen. Ich erkläre hiermit meine Verweigerung zum Kriegsdienst gemäß Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz. Dann braucht es eine ausführliche Begründung, in der vor allem das Gewissen dargestellt werden muss. Also es reicht nicht zu sagen, ich bin gegen die Ukraine, ich bin gegen Atomwaffen, deswegen verweigere ich, sondern es muss gezielt das persönliche Gewissen befragt werden, warum es für mich selber ich nicht in der Lage bin, eine Waffe in die Hand zu nehmen und auf andere Menschen zu schießen. Als drittes braucht es eine Begründung, braucht es einen Lebenslauf, tabellarisch mit den wichtigsten Daten, damit das plausibel alles nachzuvollziehen ist. Das Ganze muss dann ans Karrierecenter der Bundeswehr, das ist für Sachsen-Anhalt in Magdeburg, und dann wird man zu einer Musterung eingeladen, also wenn man ungedient ist, und nach der Musterung, wenn die rechtskräftig ist, geht es ans BAFZA und das entscheidet dann über den Antrag. Jetzt hast du schon gesagt, man muss also einen Antrag stellen. Anträge können ja auch abgelehnt werden. Was passiert denn dann, wenn so ein Antrag abgelehnt wird? Also wenn der Antrag formgerecht gestellt wird, man nicht ChatGPT benutzt oder irgendwelche Vorlagen im Netz sich rauszieht, dann ist die Chance, dass man angenommen wird, bei über 95%. Wenn es aber nicht klappt, dann gibt es ein Widerspruchsverfahren und da kann man auch klagen. Aber mir ist persönlich kein einziger Fall bekannt, wo das jemals wirklich passiert ist, wenn die Anträge sich ein bisschen Mühe gibt und die Anträge richtig stellt. Wir als DSGVK bieten ja auch Beratung an. Es gibt lokal in jedem Bundesland Ansprechstellen. Und über weigern.info kann man die auch erfragen. Und wir helfen dann auch gerne per Mail, telefonisch, im Notfall auch im persönlichen Gespräch, dass der Antrag auch richtig gestellt werden kann. Nochmal eine Nachfrage, habe ich das jetzt auch gerade richtig verstanden, dass zu diesem Prozess dazu gehört, dass man trotzdem noch zur Musterung gehen muss, auch wenn man verweigern will, denn dieser Musterungsprozess ist ja vielleicht auch nicht für alle Menschen so ganz angenehm, wenn man sich da einmal im wahrsten Sinne des Wortes nackig machen muss. Ja, die Musterung ist auf keinen Fall angenehm, aber das aktuelle Kriegsverwaltungsgesetz, die einstiegigen Gesetze dazu, sehen das im Augenblick noch vor. Da kann es sein, dass mit dem Wehrgesetz jetzt eine leichte Verbesserung gibt für die Jahrgänge 2008 und älter, also die von 1993 bis 2008, das sind die durch die Lücke gefallen sind durch den Ausfall der Wehrpflicht 2011. Die können sein, da ist ihrem Ermessensamt keine Musterung zu machen. Aber ansonsten ist prinzipiell eine Musterung vorgesehen, vor einer Verweigerung unverpflichtend. Also es geht, eine Verweigerung kann nicht anerkannt werden, ohne dass nicht gemustert wird, entweder per Aktenlage oder halt direkt. Dann will ich dich mal zum Stichwort Freiwilligkeit befragen. Also die Regierung setzt ja auf eine neue Attraktivität der Bundeswehr, damit sich möglichst viele freiwillig zum Wehrdienst melden. Geworben wird zum Beispiel mit einem Bruttolohn von 2600 Euro, was vielleicht schon viel ist, wenn man jetzt gerade erst aus der Schule kommt und noch nie so richtig was verdient hat. Und einem Zuschuss zum Führerschein, unter anderem auch zum Lkw-Führerschein. In Anbetracht aber des realen Zustands der Bundeswehr, also Stichwort heruntergekommene Kasernen, schlechte Ausrüstung und so weiter, für wie attraktiv hältst du die Arbeit bei der Bundeswehr wirklich und was meinst du, welche jungen Leute werden diesen Benefits folgen? Na, es zielt ganz klar auf sozioökonomisch schwache Schichten. Also das ist halt klassischer Klassismus, der hier betrieben wird. Man versucht halt diejenigen, die halt kaum andere Möglichkeiten haben und für die halt so ein Einkommen als ungelernt natürlich sehr viel Geld ist, genau die zu ködern an der Stelle. Für die könnte es attraktiv sein. Ich denke, für alle anderen, die halt eine Chance auf eine gute Ausbildung haben, auf eine Perspektive. Man verliert ja auch mindestens ein Jahr, also ein halbes Jahr mindestens muss man sich verpflichten. Aber für den Führerschein muss man sich ja mindestens ein Jahr verpflichten. Und dann muss man wirklich abwägen, ob das so attraktiv ist, dass man sich dafür ein Jahr seines Lebens opfert und halt auch das Risiko hat, im Auslandseinsatz irgendwo kämpfen zu müssen. Mhm. Dann habe ich nochmal eine Frage dazu, wen das jetzt eigentlich genau betrifft. Und zwar, warum denn eigentlich so junge Leute, habe ich mich gefragt. Also klar, 18-Jährige, die dann vielleicht gerade so mit der Schule fertig sind, die sind jetzt vielleicht in so einer Phase der Neuorientierung. Andererseits könnte man ja auch sagen, 18, das ist noch ein ziemlich junges Alter. Menschliche Körper sind da noch nicht mal ganz voll entwickelt. Also warum betrifft es zum Beispiel nicht 25-Jährige, die zum Wehrdienst müssen, die diese womöglich folgenschwere Entscheidung vielleicht auch besser treffen könnten? Naja, mit 25 habe ich normalerweise eine Ausbildung fertig, habe ein Studium. Da ist die Attraktivität, zu einer Bundeswehr zu gehen, noch viel geringer an sich. Mit 18 nach der Schule in der Rotierungsphase erreicht die Bundeswehr die Leute einfacher. Wir haben über 5000 unter 18-Jährige bei der Bundeswehr, also 17 plus, was zwar gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstößt, aber im Augenblick immer noch der Fall ist, weil die Bundeswehr gezielt, Schulabgänger gezielt und diese für sich bewerben möchte. Mhm, das ist ja auch interessant zu wissen. Dann noch eine Nachfrage zu Transpersonen. Müssen die auch zur Musterung und müssen die auch Wehrdienst leisten? Alle, die den Geschlechtseintrag männlich haben, im Ausweis. Das sagt das Grundgesetz. Also das Grundgesetz zielt ja ganz klar, dass Männer zum Dienst anderer verpflichtet sind, also sprich alle, die den Geschlechtsantrag männlich haben. Es gibt noch eine Ausnahme im Spannungsverteilungsfall für alle, die den Geschlechtsantrag von männlich auf weiblich oder auf divers geändert haben. Dann gilt diese Regelung nicht, also ist das obsolet für zwei Monate nach Eintragung, wenn dann der Spannungsverteilungsfall aufgerufen wird, gibt es ein Militärgeschlecht, was halt sich auf das alte männliche Geschlecht bezieht. Das ist eine Regelung im Selbstbestimmungsgesetz. Das ist noch eine kleine transmisogyne Scheiße, die da gemacht wurde. Jetzt hast du schon davon gesprochen, dass es im schlimmsten Fall sein kann, dass man im Außendienst eingesetzt wird, was sicherlich besondere Gefahren mit sich bringt. Es zeigt sich aber auch immer wieder, dass selbst diejenigen Soldaten gefährlich leben, die gar nicht in den Krieg ziehen müssen, sondern lediglich an Übungen hierzulande teilnehmen. So wurden etwa im Oktober bei einem Unfall auf einem Truppenübungsplatz in der Altmark 4 Soldatinnen verletzt. Eine Soldatin verlor dabei ihr Bein. Ebenfalls im Oktober hatte ein Soldat bei einem Unfall mit einem Panzer auf einem niedersächsischen Truppenübungsplatz sein Leben verloren. Im Juli stürzte ein Bundeswehr-Hubschrauber nahe dem sächsischen Grimma auf dem Weg zu einem Training ab und riss 3 Menschen in den Tod, 2 Soldaten und eine Soldatin. In der Berichterstattung dieser Fälle ist immer wieder von tragischen Unfällen oder einem Unglück zu lesen. Es wird aber nie die Sinnhaftigkeit bzw. Unsinnhaftigkeit dieser Fälle thematisiert, geschweige denn darauf eingegangen, dass militärisches Geschütz und Gefährt per se gefährlich ist und eben auf die Zerstörung menschlicher Körper abzielt. Denkst du, dass diese Fälle für eine realistische Einschätzung, was es bedeutet, Soldatin zu sein, stärker thematisiert werden sollten? Das ist sowieso ein prinzipielles Problem. In den Werbegesprächen der Bundeswehr wird nicht groß auf die Gefahren hingewiesen. Also, dass man sein Leben riskiert. Also jeder, der eine Waffe in die Hand nimmt, jeder, der zum Militär geht, riskiert sein persönliches Leben. Und das wird viel zu wenig thematisiert und diskutiert, sondern wir reden hier, wenn man sich die Sonntagsreden der Politikerinnen und Politiker anhört, von patriotischer Pflicht, von Dienst fürs Vaterland und ähnlichen Floskeln, aber nicht dafür, was das für den einzelnen Menschen bedeutet. Und natürlich, Kriegszeug ist dazu da, Menschen umzubringen, und das kann natürlich in beide Richtungen passieren. Mir ist aufgefallen, und das ist jetzt eine letzte Frage an dich, dass in feministischen Diskursen heutzutage das Thema Wehrpflicht kaum mehr eine Rolle spielt, so zumindest mein Gefühl. Dabei hat sich der Feminismus ja mal die Gleichstellung aller Menschen zur Aufgabe gemacht, also ein universalistisches Prinzip, in dem keine aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden soll. Wenn nun vor allem Männer betroffen sind beim Thema Wehrpflicht und Kriegsdienst, verhalten sich einige Feministinnen auffällig still. Bürgerliche Feministinnen kommen mitunter sogar auf die Idee, die Bundeswehr solle weiblicher und diverser werden, in Anführungszeichen. Da du dich ja auch mit Gender-Perspektiven im Militär befasst, die Frage an dich, ob du diesen Eindruck teilst und welche bislang unausgeschöpften Potenziale du siehst in einer queer-feministischen Friedenspolitik. Da kann ich jetzt eine Stunde dazu reden, ist ja von der jetzt leider nicht. Aber diese Potenziale sind natürlich auf jeden Fall da. Also dieses Männliche beim Militär ist ja auch eine Achillesferse des Militärs. Also dieses anzugreifen, dieses sichtbar zu machen, diese Geschlechterperspektiven aufzumachen. Unglaublich viele Möglichkeiten, auch Militär anzugreifen, im Innersten anzugreifen, weil dieses Bild von Männlichkeit, von Jungen zum Manne zu bilden, ist ja eminent. Und die Öffnung der Bundeswehr für Frauen hat ja nicht dazu geführt, dass sexistische Strukturen abgebaut wurden, das sagen alle Studien, die dazu sind, sondern dass halt die Bundeswehr einen Werbeträger mehr hat. Also die Bundeswehr ist dazu da, also in der Werbung nutzt sie Frauen gezielt als positives Bild, familienfreundlich etc., aber es entspricht ja nicht der Realität. Und natürlich ist aus einer queeren, feministischen Perspektive Militär per se abzulehnen. Und eine Gleichstellung von Mann und Frau an der Stelle kann nur heißen, niemand darf zur Bundeswehr und nicht alle sollen. Das sagt Ralf Buchterkirchen, der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft. Er hält in der nächsten Zeit noch einige Vorträge zum Thema Wehrpflicht und Kriegsdienstverweigerung, so zum Beispiel am Samstag, den 22. in Dessau-Roßlau oder am Mittwoch, den 26.11. im AZ Conny in Dresden. Für weitere Infos und direkte Hilfe beim Antrag auf Kriegsdienstverweigerung schaut auf die Website der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Und nochmal zur Erinnerung, das könnt ihr immer machen, egal wie alt ihr seid, es lohnt sich immer eine Kriegsdienstverweigerung zu schreiben. Und auch den Kriegsdienst verweigert haben oder ja so ein bisschen umgangen haben Deichkind in ihrem Song T2 aus dem Jahr 2000. Dort wird auch thematisiert, ja, wie das damals noch so war unter der Wehrpflicht und dass sie da alle wenig Bock drauf hatten. Wir hören mal rein in das gute Stück, was leider wieder ein bisschen aktueller geworden ist. Radio Korax. Ja, nimm mal das Mic. Ja. Ich wollte dich zu den Bomberpiloten nach Wiesbaden, doch die sagen es nicht, wegen dem Knieschaden. Erst Urin haben wollen, von Ruhm und Ehre reden. Statt Kaserne fegen, kann ich auch gleich zum Ärsche kneten. Ja, genau, mir ist es ähnlich ergangen. Bei der Musterung hat man meine Frustration eh nicht verstanden. Ich wollte U-Boot-mäßig abgehen in ihrem Tiefseetauchverein, doch ich wurde T2 gemustert wegen Knie- und Rauchermann. Ja, da rattert man wie Wehchen runter wie ein Maschinengewehr, um nur zu hören, machen Sie mal Zivi, da verdienen Sie mehr. Eigentlich wollte ich ja nach der Schule gleich was Derbes machen, doch ihr zwingt mich zu entscheiden, tja, dann geh ich Ärsche waschen. Jungs unter uns, unser Bund ist bei mir ein Wunderpunkt. Aus Unvernunft ging ich junger Spund ungesund zur Musterung. Nun hab ich leider keine Tapferkeitsmedaille. Hab die zwei, mach Bandsalat für Papa Staat und werde andererseits beneidet. Ich blicke ich nicht mehr durch, ne? K2R2T2. Was macht das Leben danach? Tja, so mehr so geht so. Nur weil wir weich sind und lustige Mützen tragen, müssen wir nicht gleich Schiss vor Schützen graben und ein paar Pfützen haben. 1, 2, 3, 4, 5, Drücke Berger mit richtig Bums. T2, T3, T4, T5, Drücke Berger, aber nicht mit uns. Nur weil wir uns schlampig kleiden und schon mit 20 leiden, heißt das noch lange nicht, uns gibst du Dumpingpreisen. Nur meint ihr wirklich, mit T2 kriegt man hohen Militärrang? Na gut, dann häng ich halt mit Hippies auf den Zivilehrgang. Zur Musterung sag ich nur, wie eine lustige Partyspur. Doch für mich ist T2 wie schlechtere Abitur. Ich hatte Bilder vor Augen, ich als militanter Feldjäger, doch wahrscheinlich ist in Zukunft das Zivi-Amt mein Geld. Ich schaff 2 Klimmzüge, steh kurz von der Diabetes. Und nur wegen der Schwimmflügel, glaub keiner, dass man Trialeder ist. Es war sowieso überhaupt nicht mein Tag. Scheißegal, denn zweite Wahl ist wohl mein Tauglichkeitsgrad. Hey, wenn ich zur Peilung der Leistung beim Sehtest bin, kaum da, schon plauder ich aus dem Nähkästchen. Ich schwärmte wohl zu viel von Tackleberrys Feuerwaffen, denn sie schicken mich zu den Küchenzivis mit Scheuerlappen. Das macht mich so bockig wie Kinder in der Trotzphase. Bei denen krieg ich mal noch T2, nur wegen ner Rotznase. Dann geh ich halt ins Männerheim, betreuter Schnapsleichen. Krieg das Abzeichen auf die Jacke, halt nur Kackstreifen. 1, 2, 3, 4, 5, Drücke Berger mit richtig Bums. T2, T3, T4, T5, Drücke Berger, aber nicht mit uns. Mir schnuppe, was jeder Kritiker sagt. Ich hätte mich zwischen Terrorist und Politiker gewagt. Jedoch wurden mir in der Tat viele Ziele zerstört. Weil man als T2-Kandidat wohl nicht dazugehört. Ich will auch dazugehören, doch mein Pulsschlag Gesundheit. Ich hab ne Walnussallergie und Schnupfen Gesundheit. Und sie wollen also sagen, wegen diesem Kreuzbandriss, dass der Typ Simulant Nummer 1 in Deutschland ist? Ich mach 60 Liegestützen beim Belastungstest und die so T2. Ich sag, was ist das denn jetzt? Ich wollt Parademarsch, ganz schick in Camouflage. Da klingt die Zweifel mich nur so wie na du Arsch. An die Bundeswehr schickte ich ungefähr 100 Briefe unter der Devise, ich sei sehr präzise mit dem Winkelmesser. Als ich da war, fragte ich mich an sich, kann das nicht angehen? Muss man wirklich stramm stehen in Unterhose mit dem Pinkelbecher? Ich kam da und rief erst die Party, dann die Böller, denn die mögen besonders Hypochondas wie an die Mölder. Da haben sie mir einen Schritt geparkt und lang gesucht. Ich stand um rum, splitternackt, doch war ihn nicht Mann genug. 1, 2, 3, 4, 5, Drücke Berger mit richtig Wurms. T2, T3, T4, T5, Drücke Berger, aber nicht mit uns. 1, 2, 3, 4, 5, Drücke Berger mit richtig Wurms. T2, T3, T4, T5, Drücke Berger, aber nicht mit uns. Radio Gorax 95,9. Radio Korax 95,9. Quand je monte, c'est pour donner la son. Leur mère me déteste, je provoque des taches dans leur caleçon. Attention, attention, attention. César rime, le chargeur est surchargé. 16 rimes, le chargeur est surchargé. 16 rimes, le chargeur est surchargé. Et même si je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre? 16 rimes, le chargeur est surchargé. 7-5, a.k.a. Fredo, anti-BK et ghetto. Touche à mon bled et ce sera Soweto. Si tu veux, appelle qui tu veux, amène un pit ou deux. En période de guerre, je tire, roule-le. T'es moule si tu t'en sors, même avec du renfort. Tellement tu transpires, tu puis, tu fouettes, tu schlingues, tu sens fort. Tu sens le bord. Comme dit la malécale, obligé que tu t'écales pour que je puisse me mécale. Me voir en vrai ou en vidéo sont tes idéaux. Je te verrai bien une team dans le QOLIDO. FROD old school, plus vieux que le le cash rule. Yeah. Comme ma mère peut m'écouter, pour toi je tchatch cool. En fait, je suis Vex, attends la next underground. Dédicace à X et lâcherai pire que Nino Brown. Tu te marrais du caca quand on cramait nos maisons, nos frères. Maintenant, c'est moi qui te rata. Tant ta. Et MC, j't'en ta. Pourquoi tu t'en ta. Tant ta. Tu veux un concours, je veux un prix Goncourt, t'as même pas eu ton bac. J'vais à la fac. Quand tu reviens des cours, ton père te met des claques. J'vu tes notes, j'me dénote. Des MC tête de linotte, comme attaché au même si par des menottes. Tu veux me rattraper, prends des cours de rattrapage. Et que je me mets à rapper une rime. Ça fera plus qu'un de tes textes de 3 pages. On prend, analyse même au scanner. J'ai l'art et la manière de rendre les MC verts comme David Banner. Vénère, vulgaire, pas besoin pour être amer. Mon lyrique vexe plus que si j'avais insulté ta mère. Ton père, ta petite sœur, ton grand frère. Comme ça j'en ai un de plus savoir quoi en faire. Et MC je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Les clandestins de hip-hop j'les renvoie tous par charter. Viens clash si t'es cap, gage des câbles comme le Karcher. T'es qu'un porceur, mon style est plus pur que la viande cachère. Et MC je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Est-ce que le chargeur est surchargé. Et MC je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Est-ce que le chargeur est surchargé. Faux et usage de faux dans tes flots, j't'ai brillé mytho. Bouge ton palto. Ce sera chaud. Je n'aime pas ceux qui se la touchent et qui touchent même pas sur le tempo. Bave des rimes de l'art, fais rave ton bave. Dicave, mon style, j'arrache grave, diga. Comme grave, digas. Contre mes faces, c'est que t'es un brave. Arrête de croire que tu vas faire chose. Quel ton style qui bat de l'aile et 100 fois plus l'éclatelle. D'autant présumé, les faux aujourd'hui vont trimer. Que mes ta vie plus jamais à mes estimés. Trop de café dans le move, c'est la fête. Le plan net en fait, qui fait bon se branler la quéquette sur le 16 rimes. Sur le régime, qu'après ça tu chanteras. Let me be a drag queen. Quitte mon hip hop vilain, pas beau escroc par toi. Bouge tes os d'ici, MC, les chiens sont tous à boire. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Est-ce que le chargeur est surchargé. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Est-ce que le chargeur est surchargé. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. Est-ce que le chargeur est surchargé. Et MC, je n'ai pas fini, pourquoi tu te couches par terre. 16 rimes, le chargeur est surchargé. Mon style attire comme la pédière Max, ça fout tout cœur. J'attire. Was war denn das für ein Track, Vito? Das ist La Brigade featuring Lunatic 16 Rhymes aus dem Jahr 1997 von einer Oldschool-Rap-French-Vinyl-Platte. Wo hast denn du die? Die habe ich hier beim Laden um die Ecke beim B12 gekauft. Richtig geil. Genau. Und wir kommen natürlich, wir arbeiten uns immer weiter vor in meiner Plattensammlung. Und das ist eine Platte, die wir jetzt hören, die habe ich schon sehr lange. Super Maxi 2LP Set 14 Explosive and Original 12-Inch Versions. Was ist denn da alles drauf? Funk Rap und Disco Remixes sind da drauf. Da ist unter anderem Grandmaster Flash drauf, Sugar Hill Gang. Ja, viele, viele, viele Leute. Was hören wir jetzt? Wir hören jetzt Eye of the Tiger, Nightwalk, hier Funk, Rap und Disco Remixes. Das Beste überhaupt. Sonderauflage im roten Menü. Radio Korax. Das ist auf jeden Fall die geilste Coverversion von Eye of the Tiger, die ich jemals gehört habe. Wir verabschieden uns jetzt hier langsam im Widerhall auf Radio Korax auf 95,9 Megahertz. Jetzt gleich läuft hier bei Korax die Sendung Fokus Lokal Neuwerk mit der Künstlerin Ulrike Jenichen. Fragen stellen statt Antworten geben, das ist für Ulrike Jenichen ein zentrales Prinzip, sowohl in ihrer Kunst als auch in der Arbeit mit Kindern. In der Sendung spricht die Künstlerin und Illustratorin mit Ursula Kollritsch über ihre vielseitigen Projekte. Vom preisgekrönten Bilderbuch Der Zug der Fische, das bereits vor dem Krieg auf das Schicksal ukrainischer Kinder aufmerksam machte, deren Eltern im Ausland arbeiten, über ihr aktuelles Werk von Ameisen und Menschen, über den verschwundenen Ort Heuersdorf, das persönliche Geschichten mit gesellschaftlichen, historischen und naturgeschichtlichen Linien verwebt. Bis zu Gedankenflieger, einem philosophischen Projekt mit Grundschülern. Außerdem geht es um Nachhaltigkeit und das erfolgreiche Crowdfunding-Buchprojekt mit dem ermutigenden Titel Nach kaputt kommt schöner. Jetzt gleich hier bei Radio Korax um 19 Uhr, Fokus Lokal Neuwerk. Und ich fand die Platte gerade so geil, die Coverversion von The Eye of the Tiger. Wir spielen Street Level. Von Zink. Der nächste Track auf der Platte. Und für euch im Studio hier beim Widerhall waren heute Felix und Vito. There's a brand new your desire.